NDR Info. Das Hörspiel. Heute Abend mit einem Stück von Theresia Mora, das auf einem authentischen Fall in den USA zurückgeht. Miss June Ruby, Hörspiel von Theresia Mora. Wann ist die schönste Zeit des Jahres? Zwischen Mai und Juni. Ihr Name ist Miss Juni. Was willst du mal werden, Miss Juni? Cowgirl. Und was noch? Trapezkünstlerin. Und was noch? Bankräuberin. Was wünschst du dir zum Geburtstag? Kandierte Ameisen in Schokolade. Joe, ich liebe dich ja so sehr. Und hier das Foto, dieses Familienporträt aus glücklicheren Tagen, als alle noch am Leben und zusammen waren. Vater, Mutter, 6 adrette Kinder. Sein Name ist Joe, ihre Mary. Er steht, sie sitzt links von ihm, hält die Jüngste auf dem Schoß. Ihr Name ist Angela. Daneben Schulter an Schulter, wie eine ägyptische Blockstatue, Tobias und Messias. Die behaupten, Zwillinge zu sein, was sie nicht sind. Ganz links steht der älteste Sohn. Er heißt Eliseo. Er ist einen Kopf kleiner als seine um ein Jahr jüngere Schwester Cleo und 2 Kopf kleiner als Miss June Ruby, seine Stiefschwester und Tante in einem, die rechts von ihm am Rand steht. Alle haben dasselbe Haar, von der Farbe der Weizenfelder, die damals schon längst verloren waren. Keiner betritt das Grundstück. Keiner kommt näher. Ich habe eine Waffe. Keiner kommt näher. Die Hunde. Vorsicht, die Hunde. Im Fernsehen haben sie die ganze Nacht dieselben Bilder abgespult. Gnadenlose 20 Sekunden, verwackelt mit Fehlfarben. Die Baumspitzen schüttelten sich wie unter Strom, aber es war nur der Helikopter. In den Lichtkegeln wirres, unerkennbares Gewusel. Ein Hinterlauf, ein Schweif, ein paar nachtaktive Augen. Bis man sie erwischt hat, sind sie schon weg. Dann kommen sie wieder und hüpfen im Licht auf und ab, auf und ab. Solche Hunde hast du noch nicht gesehen, hüpfen Meter hoch und bellen ins Licht. Der Helikopter schwenkt zur Seite, als hätte er Angst, geschnappt zu werden. Dadurch erst rutscht das Haus ins Bild. Sie verlieren es noch einmal, aber dann haben sie es. Blutrot gepinseltes Holz, weiß blitzende Fensterrahmen und im schiefen Dachgiebel er, die Arme ausgebreitet, die Flinte in der Hand und... Gebt uns unsere Mutter zurück, ihr Schweine! Seit mittlerweile 7 Stunden steht nun das einsame Haus der Familie Newman unter Belagerung von Presse und Polizei. Der Vater der Familie ist vor 3 Tagen nach langer Krankheit verstorben. Die Mutter, die psychische Probleme haben soll, wurde am Morgen in der nahen Kleinstadt verhaftet, als sie Besorgungen machen wollte. 4 ihrer 5 Kinder haben sich daraufhin in ihrem Haus im Wald verbarrikadiert. Auf dem Grundstück laufen 27 halbwilde Hunde frei herum, sodass es den Beamten unmöglich ist, zum Haus... Moonlight on rosebud blossoms, spreading soft perfume, longing, Sparkling stars shine and glitter. Kaffee? Wenn Sie catch Tee a glimpse of. Danke, Professor. Creedman. Hal Creedman. Darling. Zucker. Nein, danke. Seit wann kennen Sie die Familie Newman? Den Vater. Joe. Seit Kindesbeinen. Seine Mutter ist gestorben, als er ein Teenager war. Damals ging sowieso alles gerade den Bach hinunter. Große Farmkrise, wie es halt geht. Erst ist das Gerät weg, dann der Geräteschuppen, dann das Weizenfeld, am Ende der Bauer, schwupp, schwupp, wie in der Werbung. Sein Vater hat natürlich gesoffen, wie die meisten. Johnny, immer sehr für die gesunde Lebensweise. Dann traf er diese Mary, auch eine Halbwaise. Kurz nach der Heirat starb ihr dann auch der Vater. Damals kam June zu ihnen. Wie alt war sie damals? June? 8, denke ich. Oder 10. Sie haben sich ein Haus im Wald gebaut. Die Arche Noah, so sieht's auch aus. Geld war nie viel da. Aber anfangs waren sie trotzdem glücklich. Bekamen ein Kind nach dem anderen. Dann, das war vor 3 Jahren, wurde Joe krank. Multiple Sklerose, wie seine Mutter. Als Mary davon erfuhr, soll sie geschrien haben wie ein Tier. Ich werde dich verlieren. Alle verlassen mich. Joe sagte, Ivo, du verlierst mich nicht. Aber er war schon verbittert. Das ist dein Erbe als armer Wicht, hat er gesagt. Das ist dein Erbe als armer Wicht. Die Krankheiten der Eltern, die scheiß Gene und das Leben, naja. Wir sagten, das ist gut, Joe. Du hast ein Recht, wütend zu sein. Wut ist gut, Joe. Wut ist gut, Joe. Du wirst es der Krankheit schon zeigen. Er stand da mit seinem Malzbier. Später konnte er nur noch sitzen, dann nur noch liegen. Innerhalb von Monaten zu einem Wrack geworden und dann so geblieben für Jahre. Sie haben seine Lebensversicherung verkauft an einen Kerl, der ihnen in der Küche vorrechnete, wieso nur so viel und nicht mehr. Das sind die Tatsachen. Umsonst ist der Tod nicht. Sie pflegten ihn zu Hause. Anfangs ging es ganz gut. Heidi war auch häufig draußen. Wer ist nochmal Heidi? Die Sozialarbeiterin, Mrs. Schwartz. Sie haben sie kennengelernt. Ach ja, natürlich. Im Grunde war von Anfang an nicht viel zu machen. Was in dieser Mary vorgeht, weiß man einfach nicht. Sie ist diese Sorte Person, wie soll ich sagen, sie kam fast nie ins Dorf. Sie war einfach nicht stabil genug, um zu leben wie andere Leute. Mit der Krankheit war sie vollkommen überfordert. Die größeren Kinder haben alles gemacht. Schule, Hausarbeit, Krankenpflege. Das Geld wurde natürlich immer weniger. Vor 4 Wochen hat man ihnen den Strom abgestellt. Ich habe es nicht von ihnen erfahren. Je schlechter es ihnen ging, umso weniger wollten sie Hilfe annehmen. Bis vor einer Woche. Da sind sie plötzlich aufgetaucht. Die ganze Familie. Sind mit ihrem alten Lieferwagen vor das Gemeindeamt gefahren. Eliseo und Mary vorne, die anderen Kinder und Joe im Lieferraum. Sie haben ihn ausgeladen und auf den Gehsteig gelegt. Bevor irgendjemand kapiert hatte, was vor sich ging, waren sie schon wieder eingestiegen. Die Mutter rief durch das Fenster. Ihr sagt, ihr wollt uns helfen. Bitte. Wir haben kein Geld, ihn zu beerdigen. Anschließend sind sie zur Tafel gefahren, um Lebensmittel und Benzin zu holen. Siehst du nicht, dass ich hier mit dem Wagen stehe? Wo sind die anderen, verdammt? Wo ist Eliseo? Wie lange kann so eine Tanke dauern? Das Eis wird schmelzen, lässt mich hier stehen in der knallen Sonne. Der Kühlschrank geht nicht. Aber ich sag dir, wenn das Eis schmilzt, dann kipp ich's gleich aus für die Hunde und dann ist das Geheule groß. Aber wenn ich dich dabei erwische, dass du die Dose aus dem Müll fischst... Angela! Angela! Angela! Es war nicht schwer, sie mitzunehmen. Sie schien verwirrt. Stand mitten auf dem Parkplatz. Sie dachte wohl zuerst, man will ihr nur mit dem Einkaufswagen helfen. Kommen Sie, Mary, wir helfen Ihnen. Lassen Sie den Wagen los. Eliseo, wo ist er? Lässt mich hier stehen wie... Erst als sie schon halb im Polizeiwagen saß, begriff sie... Nein. Angela? Eliseo? Clio? Eliseo! Der 17-jährige älteste Sohn, der die Szene offenbar beobachtet hatte, konnte mit den drei übrigen Geschwistern unerkannt nach Hause zurückfahren, wo sie sich im Haus verbarrikadierten. Keiner kommt näher! Keiner kommt näher! Wir haben Waffen! Wir haben Waffen! Gebt uns unsere Mutter zurück, ihr Schweine! June ist tags darauf gekommen, nachdem es im Fernsehen war, mit dem ersten Zug. Katie Barnes von der Nachbarfarm hat sie als Erste gesehen. Sie war übernächtigt und verzweifelt, obwohl sie auf den ersten Blick ruhig und selbstsicher auftrat. Ich holte meine Freundin vom Zug ab. Sie kam einfach zu uns und fragte, ob wir sie mitnehmen würden. Würden Sie mich mitnehmen? Wir haben nur im Laderaum Platz. Das macht nichts. Sie setzte sich auf einen Stapel leerer Säcke und schaute hinaus. Starrte sie hungrig an. Wen starrte sie hungrig an? Die Landschaft. Bäume, Felder, nichts Besonderes. Ich wusste ja noch nicht, wer sie war. Wir haben unseren Hof erst vor kurzem gekauft. Aber so viel sieht man schon. Sie sah sich alles an, wie jemand, der nach langer Zeit zurückkehrt. Hoffnungsvoll und verzweifelt zugleich. Sie muss die ganze Nacht vor dem Fernseher gehockt haben. Ja, als hätte sie noch die Klamotten vom Abend vorher an. Hohe Stiefel, Minirock. Plötzlich mitten im Wald sagte sie, sie würde jetzt aussteigen. Ich begriff erst gar nicht und fuhr weiter. Schließlich haben wir doch gehalten. Sie ist ausgestiegen und ist in den Wald gegangen. Erst nach einer Weile fiel es mir ein. Natürlich, das ist die Abkürzung zum Haus. Ihr Name ist? Deputy Tom Kraus. Ich kenne June, Miss June Ruby aus meiner Kindheit. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Sie kam direkt auf mich zu. Aber als hätte sie mich gar nicht gesehen. Fast wären wir zusammengestoßen. Pardon, Miss. Es tut mir leid, hier ist der Durchgang nicht gestattet. Ich bin die Schwester. Pardon? Ich bin June Ruby. Als müsste jedermann wissen, wer June Ruby ist. Andererseits, natürlich weiß es jeder. Solange sie bei ihrer Schwester Mary und der Familie lebte, ist sie nicht wirklich aufgefallen. Später war sie dann Miss Juni in einem Pin-Up-Kalender, den hier praktisch jeder kennt. Das war schon, nachdem sie weggegangen war. Miss June. Aber nicht Ruby, sondern Diamond. Miss June Diamond. Sie schaute die ganze Zeit an mir vorbei. Mir fiel ein, dass sie immer schon als abgehoben galt. Hochmäßig wäre zu viel. Verträumt. Kokett. Berechnendes Luder. Es tut mir leid, Sie müssen trotzdem eine Erlaubnis... Hallo? Kinder, hört ihr mich? Hier ist June. Hallo? Eliseo, Clio, Toby, Messias. Geben Sie mir das Megafon. Was? Haben Sie nicht ein Megafon? Ich brauche ein Megafon. Kinder, hier ist June. Jetzt hör mir endlich zu. Mary sprach derweil mit niemandem. Sie redete die ganze Zeit nur vor sich hin. Wo sind die Kinder? Was habt ihr mit den Kindern gemacht? Mary, sagte ich. Lass gefälligst deine Pfoten von mir. Miststück. Kinder, wo seid ihr? Angela! Den Kindern geht es gut, Mary. Beruhigen Sie sich. Miststück! Später brachte dann der Junge, Tom Kraus, June aufs Revier. Mary, Ihre Schwester ist da. Sie möchte Sie sprechen. Wer? Wer ist da? Nein. Nein. Was sucht sie hier? Ich will sie nicht sehen. Warum kommst du jetzt? Ausgerechnet. Wie sieht sie aus? Nein, ich will sie nicht sehen. Nein, ich will nicht. Nein. Sie weigerte sich, mit ihr zu sprechen. Aber sie erklärte sich überraschenderweise einverstanden, dass June zwischen den Kindern im Haus und den Behörden vermittelt. Meinetwegen soll sie doch hingehen. Aber sie haben Waffen. Sie werden nicht auf mich schießen. Und die Hunde. Aber June sagte, das sei kein Problem. Sie sei jetzt Hundesitterin. Ich fragte, was ist das? Was ist das? Ich führe Hunde Gassi im Park. Ach so, sagte ich. Du machst keine Fotos mehr. Das war mir so rausgerutscht. Nein, ich mach keine mehr. Dann hat sie Tom Kraus zurück zum Haus gefahren. Notfalls, sagte ich zu Heidi, werden wir die Köter einzeln erschießen. Unterwegs bat sie mich, am Supermarkt zu halten. Hat was für die Hunde gekauft. Sonst sagte sie bis zur Einmündung zum Wald kein Wort mehr. Sie wollte, dass ich sie dort absetze, aber ich sagte, das kann ich nicht tun. Ich muss dich beschützen. Ich bringe dich ans Tor. Bitte, ich werde die Hunde nicht beruhigen können, wenn du mit laufendem Motor hinter mir stehst. Ich ließ also den Wagen stehen und wir gingen zu Fuß. Ich blieb etwa 5 Meter hinter ihr. Sie ging ans Gatter und fütterte die Hunde. Hallo, wie geht's? Geht's gut? Habt ihr Hunger, ja? Im Haus war es seit Stunden ruhig. Ich dachte, vielleicht sind sie gar nicht mehr drin. Die Fensterläden waren geschlossen. Hey, bleib da! Niemand füttert die Hunde. Niemand füttert die Hunde. Ich habe eine Waffe. Eliseo, ich bin's, June. Ich komm jetzt rein. Sie ging durch die Bestien hindurch wie durch eine weizenfarbene Wolke und verschwand im Haus. Und was geschah dann? Peng, peng, peng. Die scheiß Reporter. Verzeihung, das Band läuft noch nicht. Jetzt. Aussage der Schwester Miss Cleo Newman. Bitte. Die Reporter haben uns die ganze Nacht wach gehalten. Mit Helikoptern überm Haus gekreist. Dann haben sie sich zurückgezogen, aber wir wussten, dass die Bullen noch da waren. Im Wald und überall. Eliseo hielt Wache. In der Dachkammer, von dort kann man alles sehen. Peng, peng, peng. Dann auf einmal kam er herunter. Ich fragte, was ist? Er zerrte mich zum Fensterladen und zeigte nach draußen. Tobi war auch da und fragte... Wer ist das, Cleo? Ich sagte, das ist die berühmte Miss Juni. Hallo, Kinder. Cleo hat eine im Schrank. Und Eliseo hat eine im Schrank. Und Mama, Messias und ich haben keine im Schrank. Aber wir wissen, wo sie ist und schauen sie uns manchmal oft an, wenn es Juni wird oder Weihnachten. Angela sagt, in Wirklichkeit ist sie eine Betty Boop. Schneewittchen, Schneewittchen, kein Arsch und kein Tittchen. Sie hatte hohe Stiefel und einen schwarzen Strickmantel an. Ich sagte, öffne den Mantel. Sie schaute nur. Sag ihr, sagte ich zu Eliseo, sie soll den Mantel öffnen. Vielleicht hat sie was bei sich. Öffne den Mantel, June. Sie öffnete den Mantel. Das T-Shirt auch. Sie hob es bis über die Brüste. Sie hatte nichts dabei. Sie zog das T-Shirt wieder herunter und fragte, wie geht's euch, Kinder? Danke, gut. Und dir? Ich habe viel an euch gedacht. Sie hat meine Briefe abgefangen, stimmt's? Ich wusste nicht, dass er krank war. Ich wäre schon eher gekommen. Die Nachbarn erzählen dem Fernsehen, ihr würdet hungern. Sie sagen, ihr hättet euch in einem Kessel auf dem Hof eine Suppe aus Seerosen und Tang gekocht. Ich habe gesehen, der Teich ist ausgetrocknet. Die Mirabellenbäume sind weg und die Hunde haben den Topinambur niedergetrampelt. Früher konnte man das Haus kaum dahinter sehen. Aber sonst... Ist alles beim Alten. Ihr habt noch den Bunker im Keller, nehme ich an. Alles da für den Ernstfall. Wasser in Kanistern, Bohnen in Dosen, Milchpulver. Aushungern wird man euch nicht können. Eure Mutter geht es gut. Angela auch. Kann ich eine Weile bei euch bleiben? Gott, ja, der Bunker. Was soll ich dazu sagen? Jeder macht in seinem Keller, was er will. Biertisch, Bunker. Wo ist der Unterschied? Der alte Joe, also Joes Vater, war sowas wie ein politischer Beobachter. Das waren seine Worte. Ich bin ein politischer Beobachter. Skandale waren sein Hobby. Was auch immer, Politik, Banken, Rassen. Und jedes Mal, wenn was war, sagt er, jetzt dauert's nicht mehr lang und es gibt einen Bürgerkrieg. Natürlich lachten alle über ihn. Joe, also der Junge, hatte eine Weile einen Lieblingsspruch, den hatte er irgendwo aufgeschnappt. Wir stehen an der Spitze der Nahrungskette. Mach dir keine Sorgen, Alter. Wir stehen an der Spitze der Nahrungskette. Scheißdreck, sagte der Alte, was für eine Nahrungskette. Später, nach der Pleite, war von der Spitze der Nahrungskette nicht mehr die Rede. Und der alte Joe redete auch nicht mehr über den Krieg, sondern über die Regierung. Es gibt überhaupt keine echten Krisen und Katastrophen. Das ist alles ganz genau gesteuert, von da oben. Was denn? Fragte Joe. Die Hurricanes? Irgendwo stehen riesige Ventilatoren und machen... Pfff. Idiot. Wovon ich rede ist, wenn einer von denen Vorteile davon hat, dass die Hälfte der Bauern im Land pleite geht, dann lassen sie sie auch pleite gehen. Die kennen da nichts. Was ist ein Menschenleben? Ein Menschenleben ist nicht so viel. Ja, du kapierst, dass du vollkommen auf dich alleine gestellt bist. Umso besser. Joe fand, der Alte war nicht ganz dicht. Aber dann hat er später doch den Bunker gebaut. Dabei ist das hier gar kein Hurricane-Gebiet. Das war eben sein Hobby. Auf alles vorbereitet zu sein. Die Kinder hatten auch ihren Spaß. Unser Schutzraum mit Decke ganz unter Erdniveau hält 3 Bar Überdruck aus. 8 Personen schlafend erzeugen eine Wärme wie ein 1000 Watt Heizofen. Deswegen 2 Außenwände zur Wärmeabfuhr. Pro Person rechnet man mit einer Grundfläche von 0,5 bis 2 Quadratmetern. Keine Brennstoffe, Gasleitungen oder ähnliches über, neben oder in der Nähe des Schutzraumes. Kein Kamin, keine Abflussrohre, keine Fenster. Doppeltüre mit Plastikfolie beklebt. Sauerstoffflaschen? Hier. Notfallverpflegung, Medikamente? Hier. Batterielampen, Radio? Hier. Campingklo? Hier. Sie halten uns für merkwürdig, stimmt's? Wie kommen Sie darauf? Sie kommen wohl aus keiner ländlichen Gegend. Wie kommen Sie darauf? Nur so. Erzählen Sie weiter, Miss Newman. Sie kam einfach rein und fragte, kann ich eine Weile bei euch bleiben? Ich fragte, wozu? Wozu? Vielleicht kann ich helfen. Wobei? Meinetwegen können Sie bleiben. Meinetwegen auch. Halt die Klappe, Idiot. Cleo, mach was zu essen. Toby Messias, hier helft ihr. Und June? Du kommst mit mir. Bin ich deine Dienerin? Bitte. Eliseo, wissen Sie, ist im Grunde ein sanfter Junge. Genau wie sein Vater. Er mag alte Waffen. Na und? Hier hat jeder seine Zielscheibe auf dem Grundstück. Eliseo hat sich immer auf den Trödelmärkten herumgetrieben. Alle mochten ihn. Er war ein höflicher, sauberer Junge. Ich weiß nicht. Einmal haben wir die Jüngste im Wald aufgegriffen. Angeblich hatte sie sich verlaufen. Als wir sie zurückbrachten, waren da diese ganzen Hunde. und er gleich mit der Flinte in der Hand. Ich sagte, Vorsicht, Junge, sowas ist kein Spielzeug. Aber er guckte nur. Er ist ein netter Junge. Er war der Mann im Haus. Er hat das sehr ernst genommen. Und was passierte dann? Sie sind auf den Dachboden gegangen. War das sein Sofa? Was sind das für Spiegel? Ich hab's ihm gebaut. Fahrradspiegel. Man kann sie mit den Strippen verstellen. Er konnte mit ihnen den ganzen Hof einsehen. Aber jetzt wird es schon wieder dunkel. Danach habe ich sie nicht mehr reden gehört. Ich bin in die Küche gegangen. Die Zwillinge sind in den Keller, um die Zutaten zu holen. Und danach geschah eine Weile nichts. Was ist los da unten? Was ist los? Cleo! Messias hat sich geschnitten. Was hast du gemacht? Arsch. Wolltest du eine Dose öffnen? Das tut so weh. Du sollst doch nicht alleine Dosen öffnen. Cleo, wieso passt du dich auf die Beine auf? Bring mir Verbandszeug. Oh, der blutet ja wie ein Schwein. Aber das ist Hundefutter. Was? Die Dose. Das ist Hundefutter. Tatsächlich. Das ist Hundefutter, du Idiot. Die Bohnen sind im mittleren Regal und links. Das kann man sich doch merken. Außerdem steht es draufgeschrieben. Ah, Scheiße. Er hat die Konserven zu den Hunden rausgeworfen. Dann ist er wieder hoch ins Dach. Und ich habe das Blut vom Küchentisch gewischt und habe die Bohnen gekocht. Wir haben sie gegessen. Dann war Nacht. Moonlight on rosebud blossoms spread in soft perfume longing sparkling stars shine and glitter catch a glimpse of you darling. Ich schlaf nicht. Schlaf ruhig, wenn du willst. Ich bleib wach. Sie haben euch die ganze Nacht nicht schlafen lassen. Ich hab's im Fernsehen gesehen. Dann hast du ja wohl auch nicht geschlafen. Stimmt. Aber ich bin's gewohnt. Woher willst du wissen, dass ich es nicht gewohnt bin? Als ich klein war, hat mir Joe eingeredet, das seien keine Grillen, sondern das Geräusch der Sterne. Er hat das jedem von uns erzählt. Anfangs, als er noch sprechen konnte, lag er hier auf dem Sofa, bewegte seine Spiegel und kommandierte alle herum. Eliseo, ihr müsst die Wäscheleine neu spannen, die ist zu schlaff. Wollt ihr, dass die Hunde die Bettwäsche in Fetzen reißen? Wie viele Mullbinden haben wir noch, Cleo? Zähl die Mullbinden nach. Elastische Binden, Kompresse, Pflaster, alles. Und Toby, was macht Angela da mit dem Feuerzeug? Bringt mir sofort alle Streichhölzer her. Habt ihr sie gezählt? Wie viele rote, wie viele schwarze sind es? Gib sie mir. Wenn jemand Feuer machen will, kommt er in Zukunft zu mir. Mama sagte, das sind die Nebenwirkungen der Medikamente. Einmal rief er mich zu sich, dass er mir sein Testament erzählen will. Aber dann erzählt er nur von irgendwelchen alten Filmen, die keiner mehr kennt. Zum Schluss war es nicht mehr zu verstehen, was er sagte. Er hatte ständig Durst. Und dass er nicht sterben will. Warum habt ihr mich nicht gerufen? Wir wussten nicht, wo du warst. Mary wusste es. Warum? Warum bist du weggegangen, June? Ist er doch eingeschlafen? Am nächsten Morgen wirkte Mary zum allgemeinen Erstaunen ganz anders. Völlig normal. Sie hatte sich die Haare gekämmt. Sie hat schöne Haare. Lang, blond, gelockt. Saß da wie eine Madonna. Plötzlich war auch ein Anwalt da, ein Freund der Familie. Und er verlor wirklich keine Zeit. Er fing gleich an, sie vor der Presse und den ganzen Neugierigen draußen als Opfer aufzubauen. Eine Mutter von 5 Kindern gegen die Behördenwillkür. Seit wann ist es denn strafbar, Pech zu haben, etc.? Zuerst richtet man sie zugrunde. Was für Menschen werfen den toten Vater auf die Straße? Reißt man sie auseinander und jagt sie davon. Die meisten Hunde sind erst Welpen. Jeder hat ein Recht zu leben. Sie züchteten sie, um ein Einkommen zu haben. Einer Frau mit einem kranken Mann und 5 Kindern vorzuwerfen, sie würde keine Arbeit mehr geben. Die Schwester der Mutter, eine gewisse June Ruby, soll ein Verhältnis mit dem Verstorbenen gehabt haben. Sie hat sich nackt in einen Kalender ausgezogen und ist mit einem Schausteller davongelaufen. Kleine Prinzessin. Jetzt wittert sie ihre Chance. Sie ist kein guter Mensch. Das ist alles, was ich dazu sage. Ist gut, Messiah, es ist gut. Gleich vorbei. Ein anonymer Spender hat sich angeboten, die Schulden der Familie zu bezahlen. Messiahs Wunder hat sich... Wir werden das Angebot prüfen, sagte der Anwalt der Familie. Sie hören Radio Paradise. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. Seit wann haben wir einen Anwalt? Es sind auch welche auf unserer Seite. Ich glaube, Messias geht's nicht gut. Mary weigerte sich, mit ihren Kindern zu sprechen. Ihr Anwalt oder wer hatte ihr dazu geraten? Plötzlich war alles voller Berater. Ich hatte den Eindruck, sie wartete ab, wie weit sich die Situation zuspitzen würde. Die Leute auf der Straße waren jetzt mehrheitlich auf ihrer Seite. Sie hat auch nicht verraten, dass sie Essen drin haben. Wir dachten, sie hungern. Wir haben einen Korb mit Lebensmitteln an den Zaun gestellt. Sie sind nicht gekommen, um ihn zu holen. Nur die Hunde haben fast den Zaun umgegraben. Der Junge warf ihnen wieder etwas zu essen raus, damit sie ruhiger wurden. Da waren sie schon seit 4 Tagen da drin. Und June seit 3. Was passierte dann? In der Nacht vom 4. auf den 5. Tag. Ich hatte Hunger bekommen. Ich ging in die Küche, setzte Milch auf. Später kam June herein. Was kochst du da? Milch. Aus Milchpulver. Was ist los hier, Cleo? Was ist passiert? Was soll schon passiert sein? Unser Vater ist nach langer Krankheit gestorben. Und wir sind verarmt. Ich habe gesehen, wie eine Maus über die schlafenden Zwillinge gelaufen ist. Ach so? Im Keller stehen vollgemachte Campingtoiletten. Man hat uns das Wasser abgestellt. Und die Hunde? Was sollen die Hunde? Eliseo züchtet sie zum Verkauf. Früher gab es einen Gemüsegarten. Früher sind keine Mäuse über die Zwillinge gelaufen und sie schliefen in Bettwäsche statt in Schlafsäcken. Sie schlafen gern in Schlafsäcken. Sie spielen. Und Eliseo mit dem Gewehr? Und du, Cleo? Spielt ihr auch? Wieso verhaltet ihr euch so, als würdet ihr mich hassen? Was hab ich getan? Nichts. Du warst ja gar nicht hier. Du weißt wieso. Sie hat mich davongejagt von einem Tag auf den anderen. Du willst mir helfen? Dann tu mir den Gefallen und verpiss dich, so schnell es geht. Was ist los? Ich hab doch nur gefragt, ob ich dir mit der Torte für die Zwillinge helfen soll. Ich weiß, ich bin zu spät, aber... Ist mir egal, hörst du, ob du zu spät bist. Meinetwegen hättest du gar nicht kommen brauchen. Aber was hab ich getan? Scheinheiliges Lula. Was du immer tust? Mir die wegnehmen, die mich lieben könnten. Wenn du siehst, da ist einer, in dem könnte ein Fünkchen Liebe für Mary stecken, nicht viel, nur wie ein Ameisenei, dann musst du daherkommen und mit den Augen klimpern und dem Kopf herumwackeln wie ein verdammter Wackelhund. Wovon sprichst du? Wie kannst du sowas sagen? Du bist doch meine Schwester. Psst. Nenn mich nicht so. Für dich bin ich gar nichts, verstanden? Und du bist auch nichts für mich. Im Grunde würde ich sagen, war gar nichts passiert. Jahrelang war sie das hässliche Entlein. Und dann, plötzlich, in jedem Sommer blühte sie auf. Es konnte einfach keiner die Augen von ihr lassen. Ich hatte schon den Eindruck, dass Joe etwas eifersüchtig war. Und dann ist sie, noch bevor der Sommer zu Ende war, verschwunden. Davongelaufen mit einem Schausteller. Joe hat getobt. Sowas gehört sich doch nicht, ohne ein Wort. Um sich abzureagieren, ging er zum Schießstand, kniff ein Auge zu, um zu zielen, und merkte, dass er auf diesem Auge blind war. Das war das erste Symptom seiner Krankheit. All das ist passiert, weil June weggegangen ist. Der Kummer um June hat euren Vater krank gemacht. Sie ist ein böser Mensch. Habt ihr mich verstanden? Solltet ihr ihr jemals wieder begegnen, haltet euch das vor Augen. Sie ist ein böser Mensch. Das habt ihr doch nicht im Ernst geglaubt, dass ich schuld bin. Was mich anbelangt, ich glaube überhaupt nicht an Schuld. Cleo, du bist doch ein kluges Mädchen. Spar dir das. Mich kannst du nicht manipulieren, ich bin auch eine Frau. Wie konntet ihr sowas tun? Ihn auf den Hof fremder Leute werfen wie einen... Eliseo wollte ihn verbrennen, hier auf dem Hof. Im Wald ist genug Holz. Seine Asche wäre im Boden gewesen. In den Bäumen. Aber Mama sagte, nein. Wir müssen ihn ihnen bringen. Sie wollte sich an ihnen rächen. Kann sein, na und? Dich hat sie auch nicht geliebt. Da habe ich ihr gesagt, sie soll die Fresse halten. Die Mädchen nicht, nur die Jungen. Halt die Fresse oder ich schlag sie dir ein. Diese Frau ist krank, Cleo. Normale Menschen verhalten sich nicht so. Verstehst du mich? Normale Menschen verhalten sich nicht... Ich habe sie geohrfeigt. Ja, die Nase habe ich auch etwas getroffen. Aber es war nicht zu sehen. Ich an deiner Stelle, sagte ich zu ihr, würde wieder gehen. Wir brauchen dich nicht und wir wollen dich nicht. Du bist nicht Teil dieser Familie. Don't cry, Joe. Don't cry. Joe. Zuerst ruiniert man sie, dann jagt man sie davon. Sie wollte sich an ihnen rächen. Sie wittert ihre Chance, die Prinzessin. Cleo hat June ins Gesicht geschlagen. Eliseo hat Cleo ins Gesicht geschlagen. Jeder hat das Recht zu lieben, wie er will. Alle lieben Miss June Ruby. Oi, was wird nur aus uns? Hier, Cleo. Du hast da was verloren. Das war nicht nötig, Eliseo. Das macht dir gar nichts. Sie ist aus Eis. Umso sinnloser. Was machst du, wenn das hier vorbei ist, Eliseo? Ich suche mir einen Job. Wir brauchen Geld für Strom. Kühlschrank, Fernseher. Die Kinder brauchen Sachen für die Schule. Man sagt, ihr geht gar nicht mehr in die Schule. Die Kleinen schon. Messias kann nicht lesen. Dafür kann er nichts. Und wir auch nicht. Wir werden ihn schon nicht im Stich lassen. Du bist ein guter Bruder, Eliseo. Weißt du noch, dass du mich früher heiraten wolltest? Ich war 8. Mit 13 auch noch. Jetzt bist du ja schon verheiratet. Und du? Hast du jemanden? Gibt es jemanden, den du liebst? Außerhalb? Ich habe ja noch Zeit. Wie viel gibst du euch noch? Was? Du brauchst nicht ängstlich durch die Dachluke zu schauen, da ist nichts. Ich bin nicht ängstlich. Vor mir hast du Angst. Ja, das hättest du wohl gern. Eliseo, der aus dem Paradies. Hör auf damit. Fass mich nicht an. Man muss mir nicht übers Haar streicheln. Ich bin kein kleines Kind mehr. Die Zwillinge und Angela sind es. Sie haben es gut bei uns. Wir kümmern uns um sie. Wir halten zusammen. Nur weil wir uns die Sachen nicht kaufen können wie die anderen, behandelt man uns wie... Ihr habt euren toten Vater mitten im Dorf auf die Straße geworfen. Was verstehst du schon davon, Ich habe ihn geliebt. Was verstehst du schon davon? Was geschehen ist geschehen. Ich kann das nicht ändern. Aber wenn ich zulasse, dass sie uns auseinanderreißen, in fünf verschiedene Heime, die Zwillinge, die überleben das nicht und Mama. Wir sind alles, was wir haben. Ihr Bestien, unterhaltet euch nicht die ganze Nacht. Warum sprichst du nur, wenn es dunkel ist, Messias? Was werden die Leute denken? Denkt ihr manchmal auch an mich? Alle sterben. Der Strom wird abgestellt. Das Eis schmilzt. Die Hunde haben Hunger. June ist schön. Gute Nacht, Eliseo. Gute Nacht, Cleo. Gute Nacht, Angela. Gute Nacht, Messias. Gute Nacht, Messias. June, wach auf. Es ist morgen. Aha. Steh auf. Du musst gehen. Was? Was ist passiert? Nichts ist passiert. Du wirst jetzt gehen. Du sagst, du willst uns helfen. Dann geh jetzt raus und sag denen, dass wir zusammenbleiben wollen. In unserem eigenen Haus. Wenn es sein muss, fressen wir die Hunde auf. Einen nach dem anderen. Sie kriegen uns nicht. Niemals. Jetzt geh. Als June das erste Mal aufs Revier kam, sagte sie, das Leben im Haus der Newmans sei stets liebevoll und fröhlich gewesen. Und sie könne sich nicht vorstellen, dass all das stimme, was man über sie erzähle. Eine Suppe aus Tang und solche Sachen. Sie haben nur gespielt, verstehen Sie? Als sie das zweite Mal kam, sagte sie, im Haus stinke es nach Fäkalien. Die Mäuse liefen über die schlafenden Kinder. Und dass Mary wahnsinnig sei. Aber über Mary redete hier draußen keiner mehr. Sie hatte einer Reporterin so ein Exklusivinterview gegeben und die hat dann diese Story über June herausgebracht, mit dem alten Pin-Up dazu. Der Artikel hieß Glanz und Fall der Prinzessin June. Und auf einmal sprachen alle nur noch über sie. Auch solche, die sie überhaupt nicht kannten. Selbst die Kinder im Haus schienen sie vergessen zu haben. Es ging nur noch um June, June, June. Das Ganze war eine verdammte Hexenjagd. Jemand hat sogar behauptet, sie hätte Mary angezeigt. Deswegen sei sie verhaftet worden. Ob sie nun mit Joe oder nicht, dazu kann ich mich nicht äußern. Aber das stimmt nicht. Als June vom Revier ankam, fingen plötzlich alle an zu buhen. Sie stand nur da und blinzelte. Wir brachten sie dann schnell ins Haus. Als sie kapiert hatte, was läuft, bat sie darum, noch einmal zu den Kindern gehen zu dürfen. Oder, sagte sie, lasst mir einen Vorsprung, dass sie nämlich heimlich hingehen würde. Aber ich habe gesagt, Tom fährt dich hin. Nicht wahr, Tom? Aber lass den Kopf unten, sagte ich, dass sie dich nicht sehen. Als ihre Stiefschwester June... Tante. Aber egal. Als Miss June Ruby am Morgen das Haus verließ, um mit den Behörden zu sprechen, war ihr Bruder Messias dann noch am Leben? Ich weiß es nicht. Die Zwillinge schliefen im Keller. Wann haben Sie gemerkt, dass er gestorben war? Ich habe es nicht bemerkt. Das war Eliseo. Toby, Messias, wo seid ihr? Cleo, es ist mitten am Tag. Wieso lässt du sie den ganzen Tag im Bett liegen? Sie lagen auf einer Pritsche. Messias hatte seinen Kopf auf Tobys Schulter gelegt. Oh. Was soll das, Tobi? Lass ihn los. Du erstickst ihn ja. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Er fiel über Tobi her. Ich sagte, lass ihn, er kann doch nichts dafür. Schon gut, Tobi. Ist schon gut. Keine Angst. Eliseo sagte, wir sollten wenigstens für eine Weile noch so tun, als wäre er am Leben. Er spricht sowieso nicht und geht nirgends allein hin. Irgendwann wird natürlich auffallen, wenn er nicht in der Schule erscheint. Vielleicht werden wir die Arche doch verlassen müssen. Aber erst sollen Mama und Angela wieder bei uns sein. Nicht böse sein, Eliseo. Nicht böse sein. Ich kann nichts dafür. Sei nicht mehr böse. Ich bin doch nicht böse, Tobias. Warum sollte ich denn böse sein? Miss Newman, erzählen Sie, was passiert ist, nachdem June das zweite Mal ins Haus gekommen war. Die Hunde hatten sich nicht gerührt. Plötzlich stand sie im Wohnzimmer. Sie richtete uns, Eliseo und mir, aus, dass Mama und Angela wiederkommen würden. Dann schrieb sie ihre Adresse auf einen Zettel. Nein, auf 5 Zettel. Sie machte für jeden von uns einen. Angelas gab sie mir. Sie sah mir in die Augen und sagte, ich weiß, du wirst ihn ihr geben. Dann fragte sie nach den Zwillingen. Wo sind die Zwillinge? Sie schlafen. Du kannst die Zettel mir geben. Ich wollte mich verabschieden. Wie geht's Messias Hand? Sie schlafen. Gib die Zettel mir. Cleo, was geht da draußen vor? Es kommen eine Menge Leute. Bullenwagen. Wieso sind so viele Bullen dabei? Hol mir die Flinte. Hol sie dir selber. Scheiße. Ja, dann pass auf sie auf. Er ging auf den Dachboden. Wir standen da. Cleo, wo sind die Zwillinge? Sie sind im Bunker. Warum sind sie im Bunker? Sie schlafen. Warum schlafen sie? Sie sind erschöpft. Cleo, ich werde jetzt in den Bunker hinuntergehen. Sie ist hinuntergegangen. Ja. Sie haben sie nicht daran gehindert. Nein. Dann ist Eliseo vom Dachboden heruntergekommen. Ja. Wo ist sie? Ist sie gegangen? Ich antwortete nicht. Was ist los mit dir? Soeben ist die Mutter der Kinder aus dem Polizeiwagen gestiegen. Sie hält ihre jüngste Tochter Angela an der Hand. Dann kam June aus dem Keller. Sie sah uns nicht an, ging direkt zur Tür. Ich sah durch den Fensterladen, dass Mama das Tor geöffnet hatte. Kinder! Kinder! Wo seid ihr? Ich bin wieder da. Mami ist wieder da. June drehte sich noch einmal um. Tut mir den Gefallen und lasst ihn da nicht ewig liegen. Und begrabt ihn auch nicht im Hof, damit ihn die Hunde ausgraben. Wenn ihr weggeht, nehmt ihn mit. Hier machte sie eine kleine Pause und sagte dann, wollt ihr wissen, wieso sie nachgegeben haben? Weil sie 5 Tage hatten, nachzudenken, wozu das alles. Und schließlich haben sie erkannt, dass es sich nicht lohnt, in etwas zu investieren, das so hoffnungslos verkorkst ist. Ihr seid frei, weil sie euch aufgegeben haben. Und wisst ihr was noch? Ihr tut mir nicht leid. Die Kleinen tun mir leid. Sie wissen nicht, was mit ihnen geschieht. Aber ihr beide wisst es genau. Ihr verdient keine Rettung. Kinder! Ich bin wieder da! Ich weiß nicht, was Eliseo für ein Gesicht bei all dem machte. Ich machte gar keins. Ich sah ihr zu, wie sie sprach, und dann, wie sie sich umdrehte und zur Tür ging. Eliseo wartete, bis sie bei der Tür angekommen war. Dann hob er die Flinte. Oh. Und schoss ihr in den Rücken. Sie fiel gegen die Tür. Mama konnte ihretwegen die Tür nicht öffnen. Später zog ich sie weg. Ja, so war das. Was wollen Sie daran ermitteln? Arme Miss June Ruby. Eliseo, pass mal auf, du. Ich will dir. Das ist mein Testament. Du bist mein ältester Sohn, pass auf. Es gibt einen Film. Da fahren sie nachts mit den Autos immer auf die Klippe zu. Und unten rauscht das Wasser. Und der Vater des Jungen ist so ein schwacher Mann mit Schürze. Und später schneiden sie dem Typen die Nase auf. Und er sagt, es tut nicht weh. Nur wenn ich atme. Überall war Wüste und kein Wasser. Aber die Frau hatte einen Swimmingpool und einen Fleck im Auge. Und der Mann ohrfeigte sie. Links, rechts, links, rechts. Das hat uns sehr gefallen. Aber in Wahrheit schlägt man keine Frau, merkt ihr das? Aber dort hat es eine ganz andere Bedeutung. Und da später fuhr man mit Motorrädern. Ich weiß nicht, worum es sonst noch ging. Und ein Typ lief immer in Cowboy-Klamotten durch die Stadt und fickte alle Frauen. Kein Wasser, weit und breit. Mitten in der Wüste. Sie krochen übereinander. Frauen und Männer. Da wurde mir klar, dass das so aussieht. Wie die Tiere. Der dunkle Hodensack der Männer unter dem weißen Staub. Und dann der brennende Dornbusch. Nein, das war ein anderer. Ich kann nicht mehr so oft ins Kino. Aber das macht nichts. Man kann auch ohne alles leben, verstehst du? Das wollte ich dir noch sagen. June, die schönste Zeit des Jahres. Das wollte ich noch sagen. Miss June Ruby von Theresia Mora. Es sprachen June Ruby, Nina Weniger, June als Kind, Carla Pröwe, Joe, Peter Lohmeier, Mary, Viktoria von Trautmannsdorf, Eliseo, Samuel Weiß, Cleo, Effi Rabsilber, Hal, Wolf-Dietrich Sprenger, sowie Marion Breckwold, Barbara Nüsse, Uli Plessmann und andere. Komposition Sabine Wortmann, Gitarre Leonid Säubelmann. Technische Realisation Rudolf Grosser, Peter Kretschmann und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Wolfgang Sesko. Regie Andrea Ghetto. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2006. Redaktion und Dramaturgie Hilke Feeth. Sie finden das Hörspiel in der NDR Hörspielbox. Mehr Informationen unter ndr.de/radiokunst. Thank you.